unsere Interesse sind schon gleich. Wir schießen uns fest zusammen. Sag mir, wie oft sind wir schon mit dick und dünn begangen. Zusammenhalt steht an erster Stelle, er schafft unser Fundament. Selbst ist mal so von neu, sind wir mal gutes Argument. Freunde fürs Leben und das für immer. Freunde fürs Leben, wir sind die Gewinner. Freunde fürs Leben und das für immer. Freunde fürs Leben und es wird noch schlimmer. In Arm im Pfannenmeer, ein Statue für unsere Jungs. Wir folgen ihnen zu denen spielen, lassen viele Meilen hinter uns. Lassen die Emotionen freien Lauf, klettern die Zäune hoch und auf. Hängen unsere Fahnen an die Dorf und sind stolz darauf. Freunde fürs Leben und das für immer. Freunde fürs Leben, wir sind die Gewinner. Freunde fürs Leben und das für immer. Freunde fürs Leben und es wird noch schlimmer, ja, ja, ja. Unsere Interessen sind schon gleich, sie schließen uns fest zusammen. Sag mir, wie oft sind wir schon mit dick und dünn gegangen. Zusammenhalt steht an erster Stelle, er schafft unser Fundament. Selbst ist mal so von neu, sind wir mein gutes Argument.